Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie das erste Buch Mose. Heute die Thematik, die Versuchung und der Sündenfall. Und dazu begrüßen wir auch die Zuschauer und Zuhörer im Internet. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, heißt es in Vers 1: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Mit diesem Vers sind wir schon mittendrin in dem Ereignis, das uns geprägt hat wie sonst nichts. Was geht dem voraus? Satan, der höchste Engel, ursprünglich Luzifer, Lichtträger genannt, ist im Himmel der Chormeister, der Dirigent, der Musiker, um all den Glanz, all die Herrlichkeit, dem Himmel da vor sich geht, recht darzustellen, mit den Engeln. Er ist der, der die Engel anführt in Bezug auf Musik und in all dem anderen. Als in ihm Neid hochkommt gegenüber Jesus, beginnt er die Atmosphäre im Himmel zu vergiften, systematisch. Und je unangenehmer das Klima wird, desto mehr schiebt der Gott das in die Schuhe und erklärt: Seht ihr, das ist so jetzt unangenehm geworden, weil der, der das Weltall regiert, dies und jenes nicht richtig macht. Er sieht Zweifel, er sieht Misstrauen und letztlich führt es dazu, dass er rausfliegt aus dem Glanz, aus dieser Herrlichkeit. Und dann sieht Satan, wie hier die Menschen, das erste Paar, Adam und Eva, voller Harmonie, voller Glück, voller Frieden im Paradies existieren. Neuerlich Neid. Wie es die fein haben, wie es denen gut geht. Die erleben Glück. Denn Glück kommt ja von Glücken und es glückt immer dann, wenn wir in Harmonie sind mit dem Willen des Höchsten. Und es glückt nicht, wenn wir nicht in Harmonie sind. Immer wenn wir abweichen, kein Glück. Denn Glück hängt immer zusammen mit Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber. Das ist ein Grundgesetz. Und der Feind möchte uns immer wieder verleiten, das Gesetz Gottes zu übertreten und verspricht dabei Glück. Und das ist die Lüge. Es gibt kein Glück abseits von Gottes Wegen. Völlig unmöglich. Gibt es nicht. Darum ist unser Feind der Vater der Lüge. Er verspricht Glück, was es nie geben kann. Es wäre so, wie wenn wir in der Kälte die große Wärme versprochen wird. Kann nicht sein. Gibt es nicht. Die Wirklichkeit ist völlig anders. Als unsere ersten Eltern, Adam und Eva, hier im Paradies waren, wurde ihnen Folgendes mitgeteilt. Erstes Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Mitten im Garten ein weiterer Baum, der Baum des Lebens. Die zwei Bäume als Gegenpole. Der eine Baum, wenn man davon nimmt, ewiges Leben, wenn man vom anderen Baum nimmt. Das Gegenteil von ewigem Leben, Tod, Auslöschung, Vernichtung. Nun, wer wird so dumm sein und dann von diesem Baum essen? Natürlich niemand. Außerdem gibt es ja eine Fülle von Bäumen. Die müssen ja nicht fasten da drinnen, die sind ja nicht hungrig unterwegs, so oft sie etwas haben wollen, alles da. Es ist also sehr leicht, hier diesem Ganzen zu widerstehen. Adam und Eva wurden vorgewarnt, dass nämlich Satan gefallen war als höchster Engel und dass er hier auf Erden sein Glück versuchen würde, den Menschen zu Fall zu bringen. Sie waren gewarnt. Nun, die zwei erwarteten sich also ein Engelwesen, das sie einlullt und ihnen verkehrte Dinge erzählt. Und sie wussten, das werden wir schon erkennen und begreifen und nicht uns auf das einlassen. In der Art und Weise, was jetzt geschieht, merkt man aber, wie trickreich unser Feind ist. Superintelligent. Eine Intelligenz, wie sie keiner von uns Menschen auch nur im Entferntesten hat. Und er kennt uns sehr genau. Es beginnt damit, im Buch Patriarchen und Propheten ist es so beschrieben, dass Eva so in ihre angenehme Beschäftigung im Garten Eden vertieft ist, dass sie sich unbewusst von Adams Seite entfernt. Und als sie merkt, oh, ich bin ja allein, sucht sie nicht Adams Nähe, sondern denkt sich, wie es hier steht, im Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 30. Besaß sie denn nicht genügend Klugheit und Kraft, das Böse zu erkennen und ihm zu widerstehen? Denn sie war gewarnt worden, nicht allein zu sein. Vergessen war die Warnung der Engel, bald stand sie vor dem verbotenen Baume. Sie betrachtete ihn aufmerksam und mit einem Gemisch von Neugier und Staunen. Die Frucht war sehr schön. Und Eva fragte sich, weshalb Gott sie ihnen wohl vorenthielte. Und plötzlich hört sie eine Stimme. Und das von einer Schlange. Das hat natürlich Evas Neugier geweckt. Wäre jetzt ein Engel da gestanden, dann wäre sie vorsichtig gewesen. Aber da war jetzt eine Schlange, die sprach. Das war interessant. Und sie vermutete nicht in der Schlange den Feind. Darum hat er sich ja der Schlange bedient, der Feind. Er ist ja listig. Und genau das, was sie gerade gedacht hat, nutzt der Feind und sagt, ihr dürft nicht essen von den Bäumen. Und sie antwortet drauf in 1. Mose 3, Vers 2, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Einfach, klar, deutlich. Mach das nicht, sonst geht's dir schlecht. Der Feind sagt in Vers 4, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das ist der Vater der Lüge. Der eine sagt dir, wo der Abgrund beginnt, und der andere sagt, völlig ungefährlich. Und deswegen, weil er der Vater der Lüge ist, fallen so viele hinein. Das Prinzip ist immer dasselbe. Der eine warnt und der andere sagt, brauchst du nicht beachten, ist völlig harmlos, kannst du ungestraft anpacken. Und die Frage ist jetzt immer, wem vertraut man? Der, der gewarnt hat oder der, der das Ganze so einnebelt, dass man nicht mehr erkennt, dass da ein Abgrund ist. Nun wird das noch ein wenig schmackhafter gemacht, indem Satan durch die Schlange in Vers 5 sagt, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das ist klassisch. Da wird dir etwas vorenthalten von Gott. Der möchte nicht, dass du höher steigst. Aber von mir, sagt Satan, bekommst du jetzt den heißen Tipp, wenn du das nimmst, noch besser für dich, Vater der Lüge. Er erklärt, dass er selber davon gegessen hat, darum kann er jetzt sprechen, als Schlange ist immerhin was. Also die Frucht, die kann schon was. All das Elend, was jetzt auf ihn herniedergekommen ist, seitdem er im Himmel voll Neid und Eifersucht dieses ganze Durcheinander angezettelt hat, von dem sagt er nicht. In welchem miesen Zustand er sich jetzt befindet, weil er Gottes Gesetz übertreten hat, das verheimlicht er alles. Er schildert Übertretung als begehrenswert, als etwas, wo man steigt. Er sagt immer das Gegenteil. Die Folge ist der Fall, hat der Vater der Liebe verkündet, er verkündet Aufstieg. In dem Buch Patriarchen und Propheten heißt es auf Seite 31, so hat es Satan seit Adams Tagen immer wieder gehalten und damit großen Erfolg gehabt. Er verleitet die Menschen dazu, Gottes Liebe und Weisheit zu bezweifeln. Satan reizt Menschen zum Ungehorsam mit der Vorspiegelung, sie gewinnen ganz erstaunliche neue Erkenntnisse. Satan täuschte dem heiligen Paar vor, es könne durch die Übertretung des göttlichen Gesetzes nur gewinnen. Er sagt Gewinn, wo eindeutig Verlust ist. So ähnlich wie wenn uns jemand verführen möchte, Aktien zu kaufen, damit wir besonders viel Gewinn haben und am Ende stellen wir fest, alles, was wir eingesetzt haben, verloren, nichts mehr da. Diese Art des Vorgehens ist also listig, ist etwas, wo etwas vorgetäuscht wird, damit der andere voller Vertrauen in die Falle tappt. Er stellt also Fallen auf. Und für Fallen braucht es Köder. Nicht, da steht ja nicht ein großes Schild, Achtung, da ist eine Fallgrube, geh nicht weiter. Sondern mitten da drauf, wo du hineinstürzen sollst, liegt etwas, damit du auf das zugehst. Es wird dir also der Weg dorthin schmackhaft dargestellt. Und wenn du draufsteigst, wumm, ja, dann ist es zu spät. Eva hat vertraut, sie hatte also Glauben. Aber der Glaube allein hilft mir nicht, wenn er nämlich auf Falsches gegründet ist. Sie glaubte der Schlange. Sie glaubte wirklich. Und jeder Mensch glaubt, jeder vertraut irgendjemand, irgendetwas und stellt dann nach einer Weile fest, ob die Person des Vertrauens würdig war. Und das ist ja das Bittere, wenn man dann feststellt, dass eine Person nicht des Vertrauens würdig war. Eva steht davor, denkt nach, überlegt, und wie sie so überlegt, spürt sie etwas in ihrer Hand. Die Frucht. Die Schlange hat gepflückt und damit Eva die Entscheidung leichter fiel, patsch, ist schön in der Hand drinnen. Listig. Denn es ist immer der Anfang zu etwas, wo Satan am meisten Energie aufwendet. Wenn dann einmal die ganze Sache ins Rollen gekommen ist, dann läuft sie von allein. Tja, und wenn man sie schon in der Hand hat, dann kann das Verzehren auch nicht mehr schaden. Im Gegenteil, man steigt ja, hat es geheißen. Und es heißt hier, in 1. Mose 3, Vers 6, und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass seine Lust für die Augen wäre. Lust führt zu lustig. Und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. In dem Moment, wo sie nimmt, wird sie schon das nächste Werkzeug. Sie läuft mit der Frucht zu Adam und erzählt ihm atemlos. Adam ist entsetzt. Jetzt muss Eva sterben, das weiß er. Die Trennung von ihr kann er nicht ertragen. Und er entschließt sich, mit ihr zu sterben. Und isst auch. Und schon bald merken sie den Unterschied. Es fröstelt sie und dann stellen sie fest, ihr Lichtgewand auf einmal weg. Hastig machen sie sich Feigenblätter zurecht, um ihre Blöße zu bedecken. Es ist alles anders. Schlagartig. Und jetzt haben sie wirklich mehr Erkenntnis. Nämlich über das Negative, über das Böse. Sie haben plötzlich Angst. Angst vor der Zukunft. Angst vor der Begegnung mit ihrem Schöpfer. Unsicherheit ist da. Nichts ist mehr, wie es war. Sie haben nicht mehr Frieden. Sie sind unruhig. Sie sind durcheinander. Ja, sie erleben all das, was sie nicht hätten erleben müssen, nach Gottes Willen. Jetzt sind sie auf derselben Stufe angelangt, wo Satan angelangt ist. Jetzt gleichen sie ihm. Sie haben jetzt mehr erfahren. Sie sind über eine Grenze drüber gegangen. Und jetzt stehen sie an dem Punkt, wo sie etwas erfahren haben, das ihnen nicht gut tut. Aber jetzt sind sie dort. Es heißt in Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und dann Vers 8. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesichte Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Er geht ihm nach. Das ist das erste Schöne. Wo bist du? Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum. Und ich aß. Damit begann die erste Schuldverschiebung. Du hast mir diese Frau gegeben. Hättest du mir nicht die Frau gegeben? Da sprach Gott der Herr zum Weibe, Vers 13, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Die Schlange betrog mich. Was merkt sie jetzt schon? Ich wurde betrogen. Das war ja gar nicht das, was ich erhofft hatte. Sie spricht schon vom Betrug, unmittelbar danach, nach der Begegnung. Sie merkt schon, es war Betrug. Ich wurde betrogen. Nicht gestiegen sind wir, ganz im Gegenteil. Es wurde nur versprochen, dass wir steigen. Aber wenn einer lügt, und das merkt sie jetzt, sie verschiebt also auch weiter, der Mann schiebt es auf die Frau schiebt es auf die Schlange. Vers 14, da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Denn bis dorthin konnte die Schlange fliegen. Sie konnte fliegen und jetzt das Gegenteil, auf dem Bauch kriechen. Das ist so gerade ein Gegensatz, wie er größer nicht sein kann. Das war bei der Armee immer die beliebteste Art einer Bestrafung, wenn man auf dem Bauche kriechen musste. Da kommst du nämlich nicht schnell voran, wenn man so robben muss. Vom Fliegen zum Kriechen. Diese erste Geschichte des Versagens des Menschen, diese einfache Probe, die so leicht war, wenn du tausende Bäume hast, nur von einem Baum nicht zu essen, ist eine Kleinigkeit. So eine leichte Probe, so eine einfache Gehorsamsprobe. Aber das zeigt ihm, wie listig der Feind ist. Dass es sogar schafft, für sowas Leichtes den Menschen zur Übertretung zu bringen. Ja, dann erst für die schwierigeren Dinge. Diese Aktion wird aber jetzt gekrönt vom Vers 15 in 1. Mose 3, wo jetzt der Herr sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ich will Feindschaft setzen. Wann immer wir mit Satans Gedanken, Ideen auf freundschaftlichem Fuß sind, dann übertreten wir schon Gottes Gebot. Denn er sagt, ich will Feindschaft setzen. Uns wird ja so viel gesagt, dass wir Nächstenliebe üben sollen, Feindesliebe üben. Aber das bezieht sich nicht auf Satan und seine Gedankenwelt. Da sagt der Herr, ich will Feindschaft setzen. Seid ihr bewusst, das ist ein Feind. Wenn du mit dem Freund bist, dann bist du verloren. Das ist ein Feind. Und was für ein Feind. Und er versteht es so meisterhaft, sich einzuführen. Und wenn du da anfängst, lieb zu äugeln, mit diesen Gedanken, die von dieser Seite kommen, und du wirst mit ihm Freund, dann wirst du Gottes Feind. Das, was dann noch weiterkam über die Frau und über den Mann, dass der Acker verflucht sein soll, dass die Frau mit Mühen Kinder gebären soll. All das geschah aus Liebe. Diese Schule, das Leben voller Mühe, Sorge, Entbehrung, dass es nicht mehr so einfach war, dem Acker Frucht abzugewinnen. Diese Schule war nötig um der Sünde willen. Wir Menschen brauchen Beschränkung. Man sieht es immer wieder, wenn Menschen so plötzlich steil aufsteigen, besonders viel Reichtum bekommen, durch eine Erbschaft, durch irgendein Ereignis, weil sie in einem Film ein Star geworden sind, durch ein Lied, das auf einer CD verewigt wurde. Wann immer der Mensch zu viel kommt, mit dem er viel anfangen kann, wo er sich viel leisten kann, wo die Beschränkungen fallen, wie geht's mit diesem Menschen? Steigen die oder fallen die? Im Nu geht's mit ihnen moralisch bergab. Im Nu. So wie das Einkommen zunimmt, so setzen sie Handlungen und Taten, dass das Unglück nur so herzugeilt. Kaum jemand von solchen Personen erreicht ein normales Alter. Die meisten bringen sich vorher um. Der Mensch, wenn er Beschränkungen hat, wenn er nicht so leicht die Dinge erreicht, die er erreichen kann, dann reift er. Und die größten Krisen im Leben führen zum größten Segen. Gestern habe ich eine Frau kennengelernt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die musste erleben, als dieser Bürgerkrieg begann, was da alles vor sich ging. Da hat man Völker innerhalb der nationalen Grenzen ansiedeln wollen. Im ehemaligen Jugoslawien wohnten die alle fröhlich im ganzen Staat, so ähnlich wie in der österreichisch-ungarischen Monarchie, wo bis nach Rumänien, Siebenbürgen hinunter, viele deutsche, ungarische Sprachinseln entstanden. Hunderttausende wohnten dort. Über Kilometer und Kilometer sprach man nur Deutsch. Wer dort wohnte, hatte gar nicht den Eindruck, irgendwo anders zu sein. Und als dann durch die Turbulenzen des Zweiten Weltkrieges, den Einmarsch der Sowjettruppen, diese alle fliehen mussten, dann verloren Menschen Hab und Gut. Und in Jugoslawien versuchte man das so zu regeln: Du gehörst nicht eigentlich von deinem Volk her in diesen Staat, der jetzt gegründet worden ist. Du musst zurück, wir machen Häusertausch. Du verlässt dein Haus hier und gehst in ein Haus von dort, wo einer, der dort gewohnt hat, daherkommt. Und bei diesem Häusertausch hat diese Familie dann festgestellt, das neu gebaute Haus mussten sie verlassen und sie bekamen zum Tausch ein uraltes Haus. Das war das Erste. Das war der erste Schock. Der nächste Schock, der Mann im Alter von 35 sollte einen Offizier als Chauffeur wohin bringen. Sie gingen in die Falle, er kam nie mehr nach Hause. Jetzt war sie mit zwei kleinen Kindern allein. Bürgerkrieg, kein Einkommen, der Mann tot, das Haus in einem erbärmlichen Zustand, der Mann, der so tüchtig gewesen war, der ein Haus gebaut hatte, nicht mehr vorhanden. Die wusste kaum, wie sie überleben sollte. Eine Lebenskrise unerhörten Ausmaßes. Die Krise, wozu führte sie? Zuerst war sie böse, bitterböse auf Gott. Aber mit der Zeit hat sie gemerkt, das hilft mir auch nicht. Und als sie dann einen Weg zu Gott gesucht hat, hat sie ihn auch gefunden. Und sie wurde die Erste in ihrer Familie, die Erste, die den Weg fand und wurde zum Segen für viele weitere. Viele aus der Verwandtschaft. Bis in die nächsten Generationen hinein kamen dazu. Ganz tiefes Leid, Krise, Beschränkung, Einengung hat sie zum Weg des Glaubens gebracht. in guten Tagen hätte sie das wahrscheinlich nie gefunden. Und so ist es hier gedacht mit Acker und Mühsal und Dornen und Disteln. Und dort eine Einschränkung und da eine Schwierigkeit. Und dort geht es nicht so. Die Beschränkungen prägen uns, dass wir Demut lernen. Wenn alles so einfach wäre, wir würden vor lauter Stolz, vor lauter Hochmut, vor lauter Arroganz die Nase so hoch tragen, unausstehlich würden wir werden. Und ob nicht Gott auch im Alter, wenn so die Gebrechlichkeit zunimmt und es dort und da zu zwicken und zu zwacken beginnt, ob nicht auch das als Segen gedacht ist, nachzudenken, nachzusinnen über das Wesentliche, über das Wichtigste, damit die Bäume nicht in den Himmel wachsen, damit wir Demut lernen. Gott hat es so gefügt, dass das Paradies dann nicht mehr erreichbar war. Sie mussten raus aus dem. Adam kam dann mit seinen Söhnen zum Eingang und hat dort angebetet. Es wurde ihre Anbetungsstätte. Der konnte ihnen sagen, da drin waren wir. Und das Paradies blieb da, bis die Flut kam. Davor hat Gott es entrückt. Dann, wenn der Herr wiederkommt, wird er die ganze Erde neu paradiesisch ausstatten. Nach den 1000 Jahren. Dann wird der ganze Planet ein Paradies werden. Und dann wird das eintreten, was das ursprüngliche Ziel war. Wo all das, was jetzt so mühselig geworden ist, ganz, ganz anders werden wird. Und dann werden wir auch im Paradies Dinge sehen, auch von der Schöpfung und von der Natur her, die jetzt ganz anders sind. Im großen Garten des Herrn in Eden gab es nicht eine giftige Pflanze, nicht eine giftige Beere. Es war alles wertvoll, alles enorm gesund. Durch den Sündenfall änderte sich so vieles. Es kam der Tod. Jetzt gab es Giftpflanzen, giftige Pilze. Es gab jetzt Tod in der Natur. Bis dorthin hat kein Tier dem anderen etwas zuleide getan. Und jetzt Raubtiere, die andere töten. Wir sehen in der Natur den großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wir sehen auf der einen Seite Blumen und Duft und süße Früchte. Alles, was uns stärkt, zur Nahrung dient, auf der anderen Seite Gift. Da gibt es einen Champignon und einen Knollblätterpilz. Und wer nicht geübt ist, täuschend ähnlich. Das ein Pilz, das ein Pilz. Da wächst Bärlauch und daneben die giftige Herbstzeitlose. Maiglöckchen. Das eine wertvoll für unseren Körper, das andere giftig. Das gibt es erst seit dem Sündenfall. Auf der neuen Erde, im neuen Paradies, wird alles, alles genießbar sein. Darum schreibt Paulus im Römerbrief, auch die Schöpfung seufzt mit uns und wird wiederhergestellt. Und darum diese Bilder, wo Löwe und Lamm beieinander weiden. Und wo das kleine Kind mit der Schlange spielen kann, weil die dann nicht mehr giftig ist. Und wo die Tiere nicht mehr scheu sind und davonlaufen, sondern alle zutraulich sind, wie am Anfang, vor dem Fall. Die ganze Natur Es wird alles voller Leben sein. Es wird kein welkes Blatt mehr geben. Es wird nicht mehr so sein wie jetzt, sondern viel, viel, viel schöner. Und der Böse, den gibt es dann nicht mehr. Nie mehr wird uns jemand durch Tod entrissen. Nie mehr wird jemand krank werden. Nie mehr werden wir Schmerzen erleiden. Dann ist nur mehr Leben. Und das in Fülle. Das ist die Zukunft für jeden, der zu Jesus kommt. Amen. Unser Vater im Himmel, du bist die Liebe. Du bist Adam und Eva nachgegangen. Du hast gefragt, Adam, wo bist du? Das fragst du uns auch des Öfteren. Wo bist du? Wo bist du hingegangen? Danke, unser Vater, dass du uns durch Jesus nachgegangen bist und nachgehst und nachgehen wirst. Danke, dass du der bist, der die Begegnung sucht. Danke, dass du der bist, der uns wieder zurechthelfen will und dass du einen Weg bereitet hast. Danke, Herr Jesus, dass du die Initiative ergriffen hast, dass wieder eine Brücke geschlagen ist und der Weg zwischen Himmel und Erde wieder gangbar wird. Danke, Herr, für die Verbindung durch dich.